SWR 2 Hörspiel. Die Wohnung der Chabiels war ungefähr 60 Quadratmeter groß. Drei winzige Schlafzimmer, ein kleines Wohnzimmer, eine enge Küche und ein gemeinsames Badezimmer. Man hatte Signora Chabiel und ihrer Pflegetochter mitgeteilt, dass sie an diesem Tag nicht zur Arbeit gehen sollten. Gaston bat sie, uns noch einmal die Wohnung durchsuchen zu lassen. Zuerst das Zimmer von Juan, das absolut nichtssagend wirkte. Nichts wies darauf hin, dass hier ein junger Mann lebte. Kein einziges Poster oder Bild eines Fußballclubs an der Wand, kein persönliches Zeichen. Ein schmales Bett, der Nachttisch, ein winziger Einbauschrank. Ich öffnete eine Schublade, aber sie war fast leer. Ein Schuhlöffel, ein paar benutzte Bleistifte, Papiertaschentücher und eine Omnibus-Fahrkarte. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie etwas herausgenommen haben. Ich nehme an, es war immer so. Als wir wieder in den Korridor kamen, stand dort ein Mädchen mit hängenden Armen und glotzte uns an. Es war Luisa, Juans Verlobte. Groß, kräftig, athletisch, ein resolutes und erwachsenes Gesicht, umrahmt von schwarzem Haar, so wie ich sie mir vorgestellt hatte. Wir wollen mit Ihnen beiden reden. Wir gingen ins Wohnzimmer und setzten uns auf eine geblümte Couchgarnitur. Alles penibel sauber und ausgesprochen ordentlich. In einem Bücherregal standen ein paar gerahmte Fotografien, die von unserem Platz aus nicht genau zu erkennen waren. Ich nehme an, dass Sie schon gefragt wurden, ob Sie wissen, wo sich Ihr Sohn zurzeit aufhält. Ja, ich habe bereits gesagt, dass ich es nicht weiß. Juan hat nichts getan. Gefährliche Riten. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Alicia Jiménez-Bartlett. Zweiter Teil, Juan Chardiel. Juan Chardiel war unser Hauptverdächtiger bei einer Reihe brutaler Vergewaltigungen. Bisher waren ihm vier junge, sehr zierliche Mädchen zum Opfer gefallen. Der Täter hatte sie alle markiert. Er verwundete sie mit einer speziell präparierten Uhr, die mit einem Kreis aus Stacheln versehen worden war. Nachdem wir lange im Dunkeln getappt waren, konnten wir den Uhrmacher ausfindig machen, der diese Uhr präpariert hatte. Und seine Hinweise hatten uns nun zu Juan Chardiel geführt. Doch als wir ihn verhören wollten, hatte er mich überwältigen können und war seitdem auf der Flucht. Können Sie mir einen Grund sagen, warum er dann verschwunden ist? Er wird sich erschreckt haben. Warum? Jeder erschrickt, wenn die Polizei ihn sucht. Das klingt nicht logisch. Für mich schon. Wissen Sie, ob er in etwas verwickelt ist? Gab es etwas Verdächtiges? Juan hat nie etwas Illegales getan. Hatte er persönliche Probleme? Nein. Haben Sie in letzter Zeit irgendeine Veränderung an ihm bemerkt? Nein. Und du, Luisa? Hast du in letzter Zeit etwas Seltsames an ihm bemerkt? Nein. Lebst du schon lange hier? Luisa ist die Tochter meiner Cousine, die mit ihrem Mann bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ich habe sie bei mir aufgenommen und großgezogen. Sie ist mit Juan verlobt. Sie werden nächsten Monat heiraten. Wie jeder einsehen wird, kann ein Junge, der heiratet, kein Vergewaltiger sein. Was machst du beruflich? Sie ist Kassiererin in einem Supermarkt. Trägt Ihr Sohn eine Uhr? Natürlich trägt er eine. Und was ist das für eine? Eine ganz normale Uhr. Ich habe sie ihm gekauft. Wissen Sie, dass sich Ihr Sohn offensichtlich einen Kranz aus Silberstacheln um das Zifferblatt hat anbringen lassen? Das ist Blödsinn. Er trägt eine ganz normale Uhr. Ich habe sie ihm vor 5 Jahren gekauft. Und Sie haben in Ihrem Haus nie eine andere Uhr gesehen? Nein. Sind Sie sicher, dass es keinen Ort gibt, an dem Ihr Sohn eine zweite Uhr aufbewahren könnte? Nein. Ich putze sein Zimmer und weiß, was er in den Schubladen hat. Da ist keine Uhr. Aber es gibt einen Juwelier, der ist sich sicher, diese Arbeit mit den Stacheln für Juan angefertigt zu haben. Die Leute irren sich immer, wenn sie unter Druck jemanden wiedererkennen sollen. Ich ging zum Bücherregal und bat um Erlaubnis, mir die Fotos anzusehen. Mir fiel ein ziemlich altes Porträt auf. Es zeigte einen ernsten Mann in mittleren Jahren mit Anzug und Krawatte. War das Ihr Mann? Ja. Ich nahm ein anderes Foto zur Hand. Und das ist Juan. Das wissen Sie doch. Oder haben Sie ihn nicht gesehen? Vielleicht war es gar nicht er, der Sie geschlagen hat. Seltsamerweise waren auf allen Fotos entweder Ihr verstorbener Mann oder Juan. Kein einziges von ihr oder Luisa. Die Mutter beobachtete mich, als wollte ich ihr in einem unbedachten Augenblick etwas stehlen. Ich werde die Fotos von Ihrem Sohn mitnehmen müssen. Der alte Juwelier begann leise zu fluchen, als er uns eintreten sah. Jetzt beklagen Sie sich nicht. Wenn wir Sie aufs Kommissariat zitierten, wäre das viel unangenehmer für Sie. Es ist wichtig, dass Sie sich jetzt konzentrieren. Sehen Sie sich die Fotos an. Ist das der Junge, für den Sie die Stacheln an der Uhr angebracht haben? Hier, Könnte sein. Das reicht nicht. Schauen Sie sie sich genau an. Was er in Auftrag gegeben hat, war eher außergewöhnlich. Ja, deshalb erinnere ich mich ja an die Arbeit. Aber nicht an ihn. Vielleicht wollen Sie ja, dass ich mir was ausdenke. Wenn Sie vor Gericht im Zeugenstand erscheinen müssten, würden Sie sagen, dass Sie ihn wiedererkennen? Mann, jetzt ist aber gut. Da kommt so ein Hurensohn in meinen Laden. Ich erledige eine Auftragsarbeit für ihn wie für jeden anderen normalen Kunden und dann habe ich einen Haufen Polizisten und Richter am Hals. Ich habe weder Angestellte noch Gehilfen in der Werkstatt. Wer wird mir den Ausfall bezahlen? Und die Unannehmlichkeiten? Wer wird mir die abnehmen? Sind Sie sicher, dass Sie ihn auf den Fotos nicht wiedererkennen? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Haben wir alles im Griff? Eine Observierungseinheit vor dem Haus der Chadiels. Telefon abhören, Steckbrief und Haftbefehl an alle Einheiten verteilen. Ich glaube, mehr können wir nicht tun. Bewacht jemand die Bar und seinen Arbeitsplatz? Natürlich, dort haben wir Streifenwagen postiert. Gut. Dann haben wir ja Zeit für einen Kaffee. Im Café gingen wir alle Punkte dieses Falls nochmal durch, kamen aber nicht weiter. Nachdenklich blickte ich aus dem Fenster, versuchte meine Gedanken zu zerstreuen. Als ich auf der Straße meinen zweiten Mann, Pepe, erblickte, er ging eilig, ohne uns zu sehen, an uns vorbei. Wahrscheinlich war er auf dem Weg zu seiner Kneipe, die er gemeinsam mit einem Freund nicht weit von hier unterhielt. Wir hatten gelegentlich noch Kontakt, obwohl ich wusste, dass ich es nicht hätte zulassen dürfen. Doch wir hatten uns so freundschaftlich getrennt, dass ein totaler Kontaktabbruch schlicht unhöflich, ja gemein gewesen wäre. Er sah aus wie immer. Abgewetzte Jeans und Pullover und die Brille saß fast auf der Nasenspitze. Seine extreme Jugendlichkeit verblüffte mich noch immer. Wie hatte ich einen so hilflosen jungen Mann, fast noch einen Jungen, heiraten können? Darüber hinaus war diese Ehe nach einer verletzenden, schmerzlichen Scheidung schon meine zweite gewesen. Die Polizeipsychologen hätten sicher viel dazu sagen können. Das da drüben auf der Straße, das ist mein zweiter Ex-Mann. Und glauben Sie nicht, dass ich mich versprochen habe. Ich habe zwei Ex-Ehemänner. Ich lachte gezwungen. Und in Gassons Pupillen blitzte ein Funken Neugier auf. Aha. Ja, also ich bin Gott sei Dank Witwer. Gott sei Dank? Oh, ich meine damit, ich musste glücklicherweise keine Scheidung erleben. Meine Frau und ich, wir lebten bis zu ihrem Tod zusammen. Gute Musik, nicht wahr? Meine Frau und ich haben oft zu Boleros getanzt. Bei Feierlichkeiten und Familienfesten. Sie wissen schon. Haben Sie Ihre Frau sehr geliebt? Ja. Sie war ein wunderbares Wesen. Voller Geist. Schön. Perfekt. Wie eine Rose. Im Kommissariat musste ich an Luisa denken. Ich wurde den Verdacht nicht los, dass Luisa wusste, wo sich ihr Verlobter aufhielt. Ich entschloss mich zu einer gewagten Vorgehensweise. Während sich Gaston mit den drei Mädchen beschäftigte und ihnen Fotos von Juan zeigte, wollte ich Luisa die Fotos zeigen, die der Gerichtsmediziner von Sonja, Patricia, Salome und Christina nach der Vergewaltigung gemacht hatte. Es waren Aufnahmen von den markierten Armen der Mädchen dabei, auf denen alle Stiche der Blume und Blutspuren zu sehen waren. Luisa wirkte erschrocken. Ohne auch nur ein Wort zu wechseln, legte ich ihr ein Foto nach dem anderen hin. Die wirkungsvollsten zuerst. Das hat er nicht getan. Alles scheint darauf hinzuweisen, dass er es war. Das war er nicht. Wie willst du das wissen? Weil ich es weiß. Hat er dir das selbst gesagt? Vielleicht willst du nur glauben, dass er unschuldig ist. Juan ist zu so etwas nicht fähig. Wenn er Lust gehabt hätte, hätte er mit mir schlafen können. Wir wohnen zusammen. Es gab genug Gelegenheiten. Aber er hat mich nie angerührt. Er wollte, dass wir erst heiraten. Er ist anständig erzogen worden und hat einen Sinn für Moral. Das beweist gar nichts. Es kann sogar auf das Gegenteil hinweisen. Im Zwang, immer ein untadeliges Verhalten zu zeigen, kann er sich auf diese schreckliche Weise ausgetobt haben. Nein, nein. Ist seine Mutter streng mit euch? Sie hat uns gut erzogen. Sie mag Leute nicht, die tun, was ihnen gefällt. Oder Jugendliche, die sich wie Tiere aufführen, Alkohol trinken und Drogen nehmen. Und diese Erziehung ist ihnen nicht zu streng? Nein, sie ist eine gute und fleißige Frau. Sie hat uns beigebracht, Moral und Würde zu haben, damit niemand etwas gegen uns sagen kann. Und was denkt Juan von all dem? Er findet es gut. Juan und ich mögen Menschen auch nicht, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Sie ekeln uns an. Das wurde euch auch beigebracht? Sie sind völlig auf dem Holzweg. Hat Ihnen unsere Mutter nichts von unserer Familie erzählt? Ich weiß, dass deine Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen und sie sich um dich gekümmert hat. Das stimmt nicht. Juans Vater ist nicht tot. Und meine leibliche Mutter auch nicht. Eines Tages sind sie zusammen abgehauen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Juans Mutter nahm mich auf und brachte uns beide durch. Und dein Vater? Der wollte nichts von mir wissen. Er sagte, was soll ein alleinstehender Mann mit einer Tochter? Er hat mich Juans Mutter überlassen. Sie sagte zu ihm, du wirst sie nie wiedersehen. Lass dir später bloß nicht einfallen, zu behaupten, du seist ihr Vater. Aber er ist nie wieder aufgetaucht. Mein Wohlbefinden in all den Jahren war ihm völlig egal. Jetzt können Sie ja beurteilen, ob diese Frau gut ist oder nicht und ob sie uns gut behandelt hat. Und Ihnen muss auch klar sein, was Juan und ich über Menschen ohne Moral denken. Große Geschichte. Dieses unglückliche Wesen war sich nicht bewusst, wie viele Argumente sie mir lieferte. Luisa zog einen Kreis von Verdächtigungen um ihren Bruder Verlobten. Warum verheimlicht Juans Mutter das alles und behauptet, sie sei Witwe? Warum hat sie sich dieses Märchen mit deinen Eltern und dem Unfall ausgedacht? Wollen Sie das alle erfahren, wessen Kinder wir sind? Wen geht das was an? Ich habe Sie tausendmal sagen hören, dass wir ebenso das Recht auf unsere Würde haben wie andere, auch wenn wir einfache Leute sind. Und ihr habt nie wieder von deiner Mutter oder Juans Vater gehört? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Nein. Und wenn sie sich in unser Leben hätten einmischen wollen, hätte unsere Mutter sie beide rausgeworfen. Ich verstehe. Jetzt wissen Sie ja, warum Juan keine schrecklichen Dinge mit den Mädchen gemacht haben kann. Und warum ist er dann abgehauen? Weiß ich nicht. Luisa, weißt du, wo er jetzt ist? Nein. Bist du sicher? Das ist die Wahrheit. In Ordnung, du kannst gehen. Aber wenn du Kontakt mit ihm aufnehmen kannst, sag ihm, dass es zu seinem Besten ist, wenn er sich stellt. Bevor ich nach Hause ging, wollte ich mich noch mit Gaston besprechen. Ich brannte darauf, ihm von meiner Unterhaltung zu erzählen. Nach der neulichen Befragung der Opfer kam er müde herüber, warf seinen Mantel über den Kleiderständer und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Haben Sie Hadiel auf den Fotos wiedererkannt? Nein. Nicht einmal die Statur, das Aussehen? Sie sagten immer nur nein. Er ließ kraftlos die Schultern hängen. Um ihn aufzuheitern, erzählte ich ihm, was mir Luisa gebeichtet hatte. Finden Sie das nicht wichtig? Vermutlich schon. Im Laufe der folgenden Woche ging die Suche nach Juan Radiel weiter. Ich trat auf der Stelle und grübelte, als brächte uns das Grübeln an sich weiter. Gaston folgte meinem Beispiel nicht. Er war in Bewegung, begleitete Streifenwagen auf ihrer Suche und unterhielt sich mit dem Richter. Ich bewunderte seinen Tatendrang. Ja? Inspektora Delicado, man hat Juan Radiel tot in einer Gasse aufgefunden. Offensichtlich wurde er umgebracht. Oh Gott. Subinspektor Gaston wartet am Tatort auf Sie. Er war gegen 11 Uhr nachts in einer Gasse nahe bei seinem Wohnort gefunden worden, mit mehreren Messerstichen in der linken Halsseite und in der Brust. Es war der erste gewaltsam zu Tode gekommene Mensch, den ich sah, die erste Leiche überhaupt. Ich versuchte, sie kalt und mit professionellem Blick zu betrachten. Ich wäre am liebsten schnell verschwunden, überall standen Streifenwagen. Der Kommissario war auch da. Schlimme Sache, nicht wahr, Petra? Wie ist das passiert? Er ist von vorne angegriffen worden. Keine Anzeichen eines Kampfes. Er wurde überrascht? Scheint so. Von vorne überrascht? Merkwürdig, nicht wahr? Es muss also jemand gewesen sein, den er kannte. Was meinen Sie? Vielleicht war er hier mit jemandem verabredet. Das ist ein guter Ort. Niemand konnte ihn schreien hören, wenn er denn geschrien hat. Wie steht das jetzt mit dem Fall in Verbindung? Wir dürfen jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wir werden sehen, welche Hinweise wir an der Leiche finden. Wer hat ihn identifiziert? Einer der Streifenpolizisten. Anhand der Fotos, die sie verteilt haben. Gute Arbeit. Ist das derselbe Mann, der sie angegriffen hat? Ja. Das ist er. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich kniete mich neben den Leichnam. Jetzt konnte ich ihn mir in Ruhe ansehen. Die großen, in den dunklen Himmel starrenden Augen wirken rührend. Ich bewegte meine zitternde Hand zu seinem Gesicht hin und zog vorsichtig die Oberlippe hoch. Der schwarze Zahn kam zum Vorschein. Ohne ihn zu berühren, betrachtete ich sein Handgelenk. Er trug eine ganz gewöhnliche Uhr. Das Machwerk, mit dem er die Mädchen markiert hatte, war es jedenfalls nicht. Das sprach gegen die Möglichkeit, dass ihn jemand bei einem Überfall in Notwehr getötet hatte. Es muss ein Racheakt gewesen sein. Vielleicht. Oder? Jemand kannte schon lange sein Geheimnis und brachte ihn nun aus einem Grund um, den wir noch nicht kennen. Zwei Tage später erhielten wir den gerichtsmedizinischen Befund. Tatsächlich hatte es vor Eintritt des Todes keine Gewalteinwirkung gegeben. Das Opfer hatte sich nicht verteidigt. Wer auch immer sich vor den jungen Mann gestellt, mit ihm gesprochen und dann ohne Warnung zugestochen hatte, Juan hatte sich nicht gewehrt. Irgendwie musste er überrascht worden sein. 5 mitteltiefe Messerstiche demonstrierten, dass es sich um eine gezielte Tat handelte. Wir untersuchten die Uhr, die der Tote getragen hatte, sehr genau. Sie war gewöhnlich und neu. Gasson folgerte daraus sofort, dass sie in der Absicht erworben worden war, die mit den Stacheln verschwinden zu lassen. Na klar, das ist es. Sonst hätte er ständig das Beweismittel bei sich getragen. Irgendwas stimmt da nicht. Mal angenommen, er hätte die Uhr mit den Stacheln in den Gulli geworfen. Warum trug er dann eine neue? Er hat sie als Ersatzuhr gekauft. Das würde ja bedeuten, dass er die Uhr mit den Stacheln ständig trug, was ich wirklich nicht glaube. Also, wo ist dann die, die er ständig getragen hat? Seine Mutter hat gesagt, dass sie ihm vor Jahren eine geschenkt hat. Aber das kann doch unmöglich die hier sein, die ist ja neu. Wo ist denn die Uhr von seiner Mutter? Warum trug er sie nicht zum Zeitpunkt seines Todes? Tja, er wollte nicht, dass wir ihn anhand einer seiner Uhren identifizieren. Ach, das ist doch absurd, Garçon. Nee. In der Panik ist der Verstand nicht immer voll funktionstüchtig. Er wird geglaubt haben, dass eine neue Uhr weniger gefährlich ist. War die Familie da, um seine Leiche zu identifizieren? Ja. Na und? Ein Drama, können Sie sich ja vorstellen. Ja, das kann ich. Wenn auch nicht so eine Tragödie, wie ich erwartet hatte. Eigentlich waren sowohl die Mutter als auch die Verlobte eher aggressiv. Aggressiv? Ja, ja. Obwohl sie weinten, haben sie beide ständig wiederholt, dass sie, werte Kollegin, an Juans Tod schuld sind. Das kann ich mir vorstellen. Ist einfach so zu denken. Ich habe ihn ohne konkrete Beweise zum Täter abgestempelt. Und jetzt hat ihn sich jemand vorgeknöpft, in der Gewissheit, den Vergewaltiger zu beseitigen. Und der Uhrmacher? War er schon hier, um die Leiche zu identifizieren? Noch nicht. Der kommt erst nach Ladenschluss. Wir mussten fast 2 Stunden im Leichenschauhaus warten, bis der Juwelier erschien. Wir ließen das Kühlfach öffnen. Der Juwelier sah mit angeekeltem Gesicht hinein. Ist das der Junge? Kann sein. Sehen Sie ihn sich genau an. Hören Sie, ich habe es Ihnen schon bei den Fotos gesagt. Und ich sage es Ihnen noch 20 Mal, ich bin alt. Ich sehe viele Leute und ich kann mich nicht an alle erinnern. Ich denke, das ist jetzt klar. Sehen Sie mich an. Und jetzt sehen Sie sich den Toten an. Und sagen uns verdammt nochmal, ob er Ihnen diesen Auftrag erteilt hat. Er zögerte noch immer. Ich nahm ihn beim Arm und zerrte ihn direkt vor Javiels Leiche. Ja. Er zitterte. Ja. Hat Ähnlichkeit, ja. Der bei mir war, hatte auch diese Haarfarbe. Und das Gesicht. Ja, ich glaube, das ist er. Ich zog die Oberlippe des Toten hoch und entblößte den schwarzen Zahn. Ja. Er ist es. Er ist es. Ganz sicher. Gut. Sie können gehen. Er verschwand, so schnell er konnte. Gasson sah mich ironisch an. Irre ich mich oder sind Sie ernstlich sauer? Was meinen Sie, was ich sein soll? Was soll denn noch passieren? Wir haben den Täter eingekreist und er entwischt uns vor unserer Nase. Eine Woche später wird er umgebracht und es gibt keinen einzigen verdammten Hinweis darauf, wer es gewesen ist oder warum derjenige es getan hat. Finden Sie das witzig? Lassen Sie uns einen Kaffee trinken gehen. Wir haben nicht die Zeit, um Sie in Bars zu verplempern. Wo wollen Sie denn hin? Zu den Radiels. Ich will, dass Sie die Uhr identifizieren, die Juan bei seiner Ermordung getragen hat. Ich bekam schon Beklemmungen, bevor wir das dunkelgrün gestrichene Treppenhaus betraten, wo Stimmen und Geräusche aus den Wohnungen drangen. Das unangenehme Gefühl verstärkte sich noch, als Juans Mutter die Tür öffnete und uns eintreten ließ. Die Frau sah mich völlig ausdruckslos an. Wann werden Sie meinen Sohn freigeben, damit ich ihn begraben kann? Wenn die Autopsie und die Untersuchungen abgeschlossen sind. Wir werden Sie benachrichtigen. Und Sie? Was wollen Sie noch von mir? Ich holte die Uhr heraus. Ist das die Uhr, die Sie Ihrem Sohn geschenkt haben, Signora? Sie nahm sie mir mit spitzen Fingern ab, als hätte sie Angst, sie anzufassen. Nein, das ist sie nicht. Diese Uhr habe ich noch nie gesehen. Die ich ihm geschenkt habe, war schon älter. Sind Sie ganz sicher? Ja. Ist Ihre Tochter zu Hause? Ich will nicht, dass Sie sie belästigen. Sie weint die ganze Zeit. Nur einen Moment. Haben Sie denn nie genug? Wir haben niemanden Grund gegeben, sich über uns zu beklagen. Wir hatten nie Anlass zum Klatsch gegeben. Und jetzt gaffen uns die Leute im Viertel und auf der Arbeit an. Es ist Ihre Schuld, dass mein Sohn umgebracht wurde. Alle Welt glaubt, er sei ein Krimineller gewesen. Ein Vergewaltiger. Lassen Sie das Mädchen in Ruhe und verschwinden Sie. Wir verstehen Sie, Signora, aber ganz so liegen die Dinge nicht. So lässt sich die Angelegenheit nicht klären. Rufen Sie Ihre Tochter, damit wir mit ihr reden können. Ich bitte Sie. Sie presste die Lippen zusammen und verließ den Raum. Einen Augenblick später kam sie mit dem Mädchen zurück. Luisa hatte vom Weinen gerötete Augen. Das Gesicht war geschwollen und die Nase zuckte. Wortlos hielt ich ihr die Uhr hin. Ist das Juans Uhr? Ich habe sie ihm vor etwa einem Monat geschenkt. Warum? Nur so. Ist mir einfach eingefallen. Die Sie ihm geschenkt haben, Mutter, war schon sehr alt. Sehr alt. Danach hat er mir das hier gekauft. Sie griff sich an den Hals und zog unter ihrem Pullover ein winziges Goldherzchen an einer Kette heraus. Jetzt blickte die Signora sie verständnislos an. Und warum hast du mir nichts davon erzählt? Wir hatten Angst, dass Sie es falsch verstehen könnten, Mutter, weil Sie ihm doch die andere geschenkt hatten. Luisa. Aber Sie wissen doch, dass Verlobte sich etwas schenken. Das tun alle. Da es nicht mehr lange bis Weihnachten hin war, wollten wir es Ihnen dann sagen. Es war einfach aus einer Laune heraus. Ja. Sonst noch was? Ich schüttelte den Kopf. Wir gingen durch den schmalen Flur zur Wohnungstür. Als wir auf der Straße waren, sah ich Gasson an. Subinspektor, wir müssen die Karten neu mischen. Ich bin davon überzeugt, dass wir irgendetwas übersehen haben. Ich habe herausgefunden, dass Radiel in letzter Zeit mit einem unbekannten Kerl gesehen wurde. Einem jungen Mann. Mehr oder weniger in seinem Alter. Vielleicht etwas jünger. Er verkauft Pornoheftchen. Das kann irgendwer sein. Er hatte nicht viele Freunde. Eher gar keine. Aber mit jemandem hin und wieder zu reden, das ist ja nichts Besonderes. Ich werde alle befragen, mit denen er auch nur den geringsten Kontakt hat. Heute Nacht. Aber Sie müssen mich nicht begleiten, ich bin auch allein. Erste Station unserer nächtlichen Runde war der Diamond Pub. Mein Kollege bewegte sich unglaublich gewandt in diesem widerlichen Lokal. Er sprach mit dem Besitzer, doch der kannte keinen, der Pornoheftchen verkaufte. Wir sagten ihm, dass wir auf der Spur eines Vergewaltigers seien. Er blieb ungerührt. Wir tranken unseren Whisky aus und verabschiedeten uns. Vor der Tür holte uns ein Junge ein. Ich weiß, wer der Typ ist, den Sie suchen. Ich habe Sie in der Bar belauscht. So? Ich weiß auch, wo der wohnt. Aber ich denke nicht daran, Ihnen zu sagen, wie ich heiße. In Ordnung. Jetzt schieß los. Er nannte die Adresse und mein Kollege notierte. Ich hasse Vergewaltiger. Ich nickte. Er verschwand. Jetzt haben wir ihn. Es ist schon 3 Uhr nachts. Umso besser. Vielleicht ist er dann zu Hause. Wir hielten in einem Außenbezirk, in den ich noch nie einen Fuß gesetzt hatte, und klingelten an einer schäbigen Tür im 5. Stock. Keine Reaktion. Ich klingelte nochmal. Dann hörten wir Schritte und ein großer, kräftig gebauter junger Mann öffnete die Tür. Gasson wies sich aus. Ich tue nichts Illegales. Du hast Pornoheftchen hier. Das ist nicht verboten. Lass uns rein. Woher kennst du Juan Jaliel? Wen? Du weißt genau, von wem ich rede. Nein, weiß ich nicht. Du bist in letzter Zeit öfter mit ihm gesehen worden, also ist es sinnlos, wenn du es leugnest. Hier kommen jede Menge Typen her, um sich Material zu kaufen. Und manchmal treffe ich einen von ihnen in einer Bar wieder. Aber das heißt nicht, dass wir uns kennen. Der, von dem ich rede, ist ein bisschen anders. Er wurde der Vergewaltigung verdächtigt und jetzt hat man ihn erledigt. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ist gut. Wo warst du am 25. zwischen 1 und 3 Uhr morgens? Na, hier nehme ich an. Um diese Zeit bin ich meistens hier. Kann das jemand bestätigen? Jetzt gleich, wenn Sie wollen. Meine Freundin wohnt bei mir. Er verschwand im dunklen Korridor und kam einen Augenblick später mit einem verschlafenen Mädchen zurück, das kaum älter als 15 sein konnte. Sie trug einen Slip und ein T-Shirt. Sag ihnen, wo du immer bist. Hier. Immer? Ständig? Ja, bei ihm. Sie hören's ja. Ja, wir hören es. Nach einer Stunde war ich unendlich erleichtert, die Wohnung verlassen zu können und fuhr nach Hause. Um 5 Uhr früh weckte mich aber schon wieder das Telefon. Ich hatte so tief geschlafen, dass ich zunächst kaum einen Ton herausbrachte. Inspektora Delicado? Ja. Hier ist das Kommissariat. Tut mir leid, Sie zu wecken, aber der Kommissario hat angeordnet, dass Sie sich sofort bei folgender Adresse einfinden sollen. Haben Sie was zum Schreiben zur Hand? Was ist denn passiert? Das weiß ich nicht. Die Anordnung lautete, Sie und den Subinspektor Garçon zu benachrichtigen. Ich diktiere Ihnen die Adresse. Auf der Fahrt betete ich einen ganzen Rosenkranz unheilvoller Möglichkeiten herunter. Von weitem sah ich die Streifenwagen, die Absperrungen, Polizisten, die sich wie Schatten im Morgengrauen bewegten. Im Näherkommen machte ich die Silhouette des Kommissario aus. Ich stieg aus und entdeckte das zugedeckte Häufchen auf dem Boden. Eine Leiche. Guten Morgen, die Herren. Was ist passiert? Sie sehen es ja, Petra. Noch ein Mord. Wer ist es? Salome. Das erste Mädchen, das vergewaltigt wurde. Man hat ihr einen kräftigen Schlag auf den Kopf versetzt und sie dann ermordet. Das ist nicht furchtbar. Ich verstehe das Warten nicht. Warten Sie, ich bin noch nicht fertig. Ihr Rock war hochgeschoben und der Slip heruntergerissen. Vergewaltigt? Vergewaltigt. Von demselben Vergewaltiger. Was sagen Sie? Sie haben es doch gehört. Sehen Sie selbst. Er kniete sich nieder und zog die Decke von dem leblosen Körper. Da lag Salome wie eine zerbrochene Puppe mit verdrehtem Hals in einem großen schwarzen Fleck. Ich schluckte mühsam. Der Kommissario hob ihren Arm und leuchtete mit einer Lampe auf eine bestimmte Stelle. Dort, neben dem vernarbten Mal, war eine neue Blume. Geschwollen, blutig und identisch mit der vorigen. Ich sah Garçon an, der wortlos zu uns getreten war. Ich ordnete an, die 3 anderen vergewaltigten Mädchen zu überwachen und zu schützen. Sollte dieses merkwürdige Spiel weitergehen, waren sie als nächstes dran. Garçon machte den Eindruck eines geschlagenen Boxers. Eine halbe Stunde später standen wir im Flur der Gerichtsmedizin. Mich überkam eine Welle der Trauer. Salome, noch ein Leben, das aus dieser Stadt verschwunden war. Ein kurzes, absurdes und bedauernswertes Leben. Das erinnert mich an den Tag, als wir im Krankenhaus gewartet haben. Entsetzlich. Nicht wahr? Als ob wir immer wieder am Anfang stehen. Nein. Jetzt ist es viel schlimmer. Meine Gedanken kreisten immer weiter um die vernünftige Anordnung der Teile. Wie und wer? Und wenn Radiel nicht der Vergewaltiger gewesen war? Was hatte dann die Zeugenaussage mit seinem schwarzen Zahn für einen Sinn? Warum war er geflohen? Wenn es Ihnen recht ist, werde ich Ihnen den Autopsiebericht gleich abtippen lassen. Das dauert nicht lange. Haben Sie etwas gefunden? Etwas ist merkwürdig. Sie ist mit einem glatten Gegenstand vergewaltigt worden. Mit einem Gegenstand? Es gibt keine Risse, keine Spuren von Brutalität, nur das saubere Einführen dieses Gegenstands. Ich glaube, behaupten zu können, dass das Objekt erst nach ihrem Tod in die Vagina eingeführt wurde. Das Gewebe ist völlig entspannt. Es hat praktisch keine Reibung stattgefunden. Gut, na, das ist wirklich eine Neuigkeit. Und das Mal, Doktor, stimmt es mit den anderen überein? Ja, davon bin ich überzeugt. Es ist absolut identisch. Auch identisch mit denen auf den Fotos, die Sie mir geschickt haben. Wenn es nicht mit demselben Objekt zugefügt wurde, was unmöglich zu bestimmen ist, war das neue Objekt eine Nachahmung dessen, das der Vergewaltiger benutzt hat. Interessant. Anzeichen eines Kampfes? Das hat mich überrascht. Keine. Kein Kampf. Warum hat Sie das überrascht? Manchmal ist der Tod eines Mädchens, das jemand vergewaltigen wollte, die Folge eines gescheiterten Versuchs. Wenn der Vergewaltiger impotent ist oder der Akt misslingt, kommt es häufig vor, dass der Täter seinen Frust am Opfer auslässt und es schließlich sogar tötet. Nur, warum hat sie sich dann nicht gewehrt? Ich konnte meine Gedanken nicht stoppen. Umgebracht und danach mit einem Gegenstand vergewaltigt. Warum? Hatte sie diesmal sein Gesicht gesehen und musste er sie deshalb erledigen, selbst dann? Warum hatte er sie auf diese Weise vergewaltigt? Ich fand keine überzeugende Erklärung. Was wollen Sie tun? Ich weiß es nicht. Ich schwöre Ihnen, ich weiß es nicht. Diese Sache mit dem Gegenstand. Das ist doch seltsam. Inspektora, eine junge Frau möchte Sie sprechen. Ist gut. Rufen Sie sie rein. Ein junges Mädchen stand vor mir. Erinnern Sie sich nicht an mich? Nein, tut mir leid. Ich heiße Esther Sanchez. Sie haben mich kürzlich nachts gesehen, als Sie meinen Freund verhört haben. Ach, ja, natürlich. Jetzt weiß ich es. Setzen Sie sich. Was haben Sie mir zu sagen? Emilio ist Juans Halbbruder. Wie bitte? Das ist die Wahrheit. Sie sind beide die Söhne von demselben Vater. Ich weiß nicht, ob Sie von der Sache wissen, aber Juans Vater ist mit einer anderen abgehauen und hat Juans Mutter sitzen lassen. Ein paar Jahre später bekamen er und seine Freundin ein Kind. Das ist Emilio. Können Sie mir folgen? Ich glaube schon. Juan traf seinen Vater heimlich, ohne dass seine Mutter etwas davon wusste. Er liebte ihn sehr und vertraute ihm. Mit Emilio traf er sich auch. Aber der Vater ist ein Scheißkerl. Der hat sich um keinen der beiden gekümmert. Emilio hat er rausgeschmissen. Und jetzt muss er sich seinen Lebensunterhalt mit den Pornopostern verdienen. Und Emilios Mutter? Ist gestorben. Warum hat Emilio nicht den gleichen Familiennamen wie Juan? Dazu hat er nicht das Recht. Sein Vater hat ihn nicht einmal anerkannt. Er trägt den Familiennamen seiner Mutter. Aha, mein Kopf qualmte, suchte Fakten, prüfte sie, versuchte sie wie ein disziplinierter Computer abzuspeichern. Reden Sie mit seinem Vater. Er weiß alles über Juan. Er wird Ihnen bestimmt ein paar interessante Dinge erzählen. Ich habe keine Lust mehr, ihn zu schützen. Emilio hatte nie etwas mit seinem Bruder zu tun. Er mochte ihn nicht einmal. Wo kann ich den Vater finden? Er hat eine Bar, den Diamond Pub. Das ist... Ja, dann weiß ich schon. Ich bat zwei Streifenpolizisten, mich zu begleiten. Und wir machten uns auf den Weg zum Diamond Pub. Unter diesen Umständen auch nur eine Minute zu verlieren, hätte fatal sein können. Ich erinnerte mich genau an den verschlagenen Typen, der uns irreführen wollte, und an sein undurchdringliches Gesicht, an seine scheinbare Höflichkeit. Es war unmöglich, in ihm den Mann auf dem Foto von Signora Javier wiederzuerkennen. Er stand hinter dem Tresen und ich musste ihn nur anschauen, um zu wissen, dass er mich sofort wiedererkannte. Wie geht's, Javier? Wie bitte? Sparen wir uns Zeit, ja? Sie sind doch Ricardo Jardiel. Er wusch weiter ziemlich schwerfällig Teller ab und sah mich frech an. Ja, und? Sie haben Ihren Sohn Juan versteckt, als er vor uns auf der Flucht war, stimmt's? Mein Sohn ist tot. Vielleicht wissen Sie ja auch, wer ihn umgebracht hat. Sind Sie verrückt? Ich will offen mit Ihnen reden, Jardiel. Es sieht nicht gut aus. Überlegen Sie gut, was Sie sagen. Ich habe nichts getan und das wissen Sie. Ich kann es auch beweisen. Denken Sie, ich habe nicht genügend Zeugen mit all den Gästen in meinem Laden? Ich bin immer hier. Ist ja gut, dann haben Sie ja nichts zu befürchten. Erzählen Sie von Ihrem Sohn Juan. Von Juan? Ich hatte ihn nicht mehr gesehen, seit ich seine Mutter verlassen hatte. Vor ein paar Jahren hat ihm dann wohl jemand erzählt, wo er mich finden kann. Er tauchte plötzlich in der Bar auf. Wir unterhielten uns. Es hat mir gefallen, auf einmal einen Sohn zu haben. Aber Sie hatten doch noch einen Sohn, mit Ihrer zweiten Frau. Emilia? Hat er Ihnen gesagt, dass ich Juans Vater bin? Nein, erzählen Sie mir von Juan. Was soll ich Ihnen erzählen? Ich weiß auch nicht viel. Er war ein guter Junge. Diese Nutte von Mutter hat ihn eingeschüchtert. Er kam in meine Bar und trank ein Bier. Sein Leben lang hat er zu hören gekriegt, dass ich ein Scheißkerl bin. Er hätte mich hassen können, aber so war es nicht. Haben Sie ihm Ratschläge gegeben? Was? Haben Sie ihm geraten, sich von seiner Mutter zu lösen? Kann sein, dass ich das mal gesagt habe. Lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen, Javier. Ich wiederhole, es ist besser, wenn Sie rauslassen, was Sie wissen. Also gut, ja, ich habe es gesagt. Ich habe ihm gesagt, dass er das nicht sein Leben lang ertragen würde. Dass er dieses Mädchen, das sie ihm ausgesucht hatte, nicht heiraten soll. Ist doch normal, dass ich ihm das gesagt habe, oder? Ich habe nicht gewusst, dass er ein Vergewaltiger war. Mit anderen Worten, Sie haben ihn versteckt. Sie wissen, dass ich eine Bar besitze. Da kommen viele Jungs hin. Ich rede mit ihnen. Ich kenne sie gut. Die Jugendlichen heutzutage haben viele Probleme. Manchmal geraten sie wegen Drogen oder sowas mit dem Gesetz in Konflikt. Mein Sohn tauchte auf und sagte mir, dass er ein Problem hätte. Und ich stellte ihm keine Fragen. Also gut, Javier. Fangen wir noch mal von vorne an. Eines schönen Tages taucht Juan auf und erzählt ihnen, dass ihm die Polizei auf den Fersen ist. Sie verstecken ihn in ihrem Lager und glauben, dass niemand sie beide miteinander in Verbindung bringen wird. Hm? Bis dahin sind wir gekommen. Jetzt die nächste Frage. Wussten Sie, dass Ihr Sohn der Vergewaltiger war? Ja. Seit wann? Er hat es mir am selben Tag gesagt. Hat Juan Ihnen die Uhr gegeben, mit der er die Mädchen markiert hat? Nein. Aber er hat sie Ihnen gezeigt? Ja, er hat sie mir gezeigt. Beschreiben Sie die Uhr. Es war eine gewöhnliche Uhr. Ziemlich alt. Sah zuerst ganz normal aus. Aber unter dem Zifferblatt war ein zweites Zifferblatt eingefügt, das mit Stacheln umgeben war. Ich nehme an, dass er beim Überfall auf die Mädchen das obere Zifferblatt abnahm, es dann wieder draufsetzte und sie wieder wie eine ganz normale Uhr trug. Sehr einfallsreich, Ihr Sohn. Ich verstehe, dass Sie stolz auf seine Abenteuer waren. Ich war nicht stolz auf ihn. Aber ich schuldete ihm einen Gefallen und deshalb habe ich ihn versteckt. Wie auch immer. Ich habe ihm auch gesagt, dass er nicht sein Leben lang dort bleiben kann. Sie boten ihm an, ihn aus Spanien rauszubringen. Er hatte schon jemand, der ihm helfen wollte. Wen? Ich schwöre Ihnen, dass ich es nicht weiß. Aber derjenige hat ihn auch umgebracht. Wie meinen Sie das? Juan rief jemanden an, verabredete sich mit ihm, ging zu dieser Verabredung und kehrte nicht mehr zurück. Am nächsten Tag erfuhr ich aus dem Radio, dass er ermordet wurde. Und er hat Ihnen nicht gesagt, wen er angerufen hat? Nein. Ich versichere Ihnen, es ist die Wahrheit. Trug er die Uhr mit den Stacheln, als er ging? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Ich habe darauf geachtet. Ich habe ihm gesagt, dass es besser ist, nicht damit auf die Straße zu gehen. Aber er hörte nicht auf mich. Er war verrückt. Seine Mutter, diese Nutter, hat ihn verrückt gemacht. Ich bin kein Monster, verstehen Sie? Ich hatte meine Gründe, sie zu verlassen. Und die nächste auch. Die war eine schwache Frau, unerträglich. Als wir uns trennten, ging sie zu ihrer Tochter und flehte sie an, sich doch mit ihr zu treffen. Aber die hatte auch die Nase voll von ihr. Warum sollte ich ein Heiliger sein, wenn die anderen auch machen, was sie wollen? Ich bin nicht hier, um über ihr Leben zu urteilen, Radiel. Sie werden schon wissen, was sie getan haben. Ich hoffe nur für Sie, dass Sie mir die Wahrheit gesagt haben. Ich bin kein Vergewaltiger. Auch kein Komplize von einem Vergewaltiger. Ich habe nur meinem Sohn geholfen. Da waren Sie wohl zu spät. Hätten Sie ihm vorher geholfen, hätte es Ihrem Sohn vielleicht etwas genutzt. Ich verließ den Pub so aufgeregt, dass ich zunächst nicht wusste, was ich tun sollte. Ich rief Gason an. Wo sind Sie, Petra? Wir müssen uns sofort treffen, es ist dringend. Eine knappe Stunde später war er da, stürzte sich aber nicht gerade mit Begeisterung in unsere eilig einberufene Sitzung. Gason, Juan war wirklich der Vergewaltiger. Und dann? Was ist mit seinem Tod und Salomés Ermordung? Gehen wir langsam vor. Wahrscheinlich hat ihn die Person, mit der er verabredet war, ermordet und ihm die Uhr abgenommen. Das ist es. Jemand, der sich an ihm rächen wollte. Und die Uhr hat er ihm abgenommen in der Absicht, weiter zu vergewaltigen und die Opfer genauso und mit demselben Instrument zu markieren. Also gehen wir die Fakten nochmal durch. Ja, also, 4 Mädchen werden vergewaltigt. Sie werden mit einer seltsamen Blume auf dem Arm markiert. Durch einen Zeugen finden wir den mutmaßlichen Täter, aber er entwischt uns. Ein paar Tage später taucht der Tod wieder auf. Kurz danach finden wir das erste Opfer, auf die gleiche Weise erneut vergewaltigt und ermordet. Nicht ganz so wie beim ersten Mal. Die zweite Vergewaltigung wurde mit einem Gegenstand verübt. Genau. Dann haben wir einen neuen vertrauenswürdigen Zeugen, der uns versichert, dass Juan der Vergewaltiger war. Große Überraschung. Warum große Überraschung? Die Abfolge der Ereignisse hatte uns an Juans Unschuld glauben lassen. Denn nach seinem Tod gab es eine weitere Vergewaltigung und man fand auch die Uhr mit den Stacheln nicht bei ihm. Das war Grund genug zu glauben, er sei unschuldig. Hm. Wir finden nicht nur die Uhr nicht bei ihm, er trägt auch noch eine andere. Hätte er nichts am Handgelenk getragen, hätten wir annehmen müssen, dass jemand das Werkzeug an sich genommen hatte. Aber nein, am Arm der Leiche findet sich eine Uhr. Eine ganz gewöhnliche, die ihm seine Verlobte geschenkt hat. Eine Uhr, von der seine sonderbare und hyperdominante Mutter nichts wusste. Eine Kleinigkeit, die ihr entgangen ist. Glauben Sie, das Mädchen hat gelogen, weil sie ihren Verlobten schützen wollte? Zunächst mal ist es der Mörder, der will, dass Juan unschuldig wirkt. indem er ihm die verräterische Uhr abnimmt, ihm eine andere umbindet und dann, damit der Verdacht ganz aufgelöst wird, das Mädchen erneut vergewaltigt und markiert. Und wer könnte ihn gleichzeitig von Schuld befreien und ermorden wollen? Wenn man dazu noch bedenkt, dass die gefundene Uhr nicht irgendeine war, sondern die, die ihm seine Verlobte geschenkt hat. Seine Verlobte sagt, sie hat sie ihm geschenkt. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes tun werden. Ja? Luisa befragen. Nur müssen wir abwägen, ob wir Luisa im Guten befragen oder ob... Wie spät ist es? 4:45. Nun, dann müssen wir warten, bis die Läden schließen. Wir fuhren zu dem Supermarkt, in dem Luisa arbeitete. Gaston parkte weit genug entfernt, dass wir die Tür im Auge behalten konnten, aber niemandem auffielen. 7:05 kamen die letzten Kunden aus dem Geschäft und um 7:08 wurde das Gitter heruntergelassen. Eine halbe Stunde später verließ das Personal durch eine Seitentür den Laden. Luisa war allein und ging so saumselig wie jemand, der keine Eile hat, nach Hause zu kommen. Da ist sie. Wir sahen sie weggehen. Und sie verlor sich wie ein Pinselstrich in einem Gemälde. Und dieses Mädchen soll fähig sein, jemanden umzubringen. Haben Sie das bedacht, Petra? Ich habe es bedacht. Alles lief gut. Der Geschäftsführer kam als Letzter heraus. Und während er die Schlüssel suchte, liefen Gaston und ich schnell auf ihn zu. Wir wiesen uns als Polizisten. Abend. Arbeitet Luisa Lopez bei Ihnen? Sie ist gerade gegangen. Sie hat uns gesagt, sie habe etwas für uns. Und wir hatten vereinbart, dass, also, wir haben uns ein bisschen verspätet. Naja. Sie hat nichts für uns hinterlegt? Nein. Haben Sie eine Ahnung, wo sie ihre Sachen haben könnte? Jeder Angestellte hat einen eigenen Spind, aber wenn sie nicht da ist... Ersparen Sie es uns, erst einen Durchsuchungsbefehl zu besorgen. Es dauert nur einen Augenblick. Misstrauisch trat er zur Seite und ließ uns hinein. Durch einen Flur voller Kartons führte er uns in die Hinterräume des Ladens. Schließlich standen wir in einem ziemlich großen Raum, in dem neben Putzgerätschaften eine Reihe von Metallspinden aufgestellt war. Ich glaube, die Nummer 12 ist der von Luisa. Haben Sie einen Zweitschlüssel? Er verschwand verärgert und kam kurz darauf mit einem Schlüsselbund zurück. Er suchte einen heraus und gab ihn mir. Würde es Ihnen was ausmachen, uns alleine zu lassen? Wir sind sofort fertig. Sein Misstrauen umgab ihn wie eine Aura. Unwillig ging er hinaus. Machen wir uns an die Arbeit. Als ich den Schrank öffnete, drang ein starker Geruch nach billigem Parfüm in unsere Nasen. Auf einem Bügel hing Luisas Arbeitskleidung, ein blaues Jackett. Im Inneren des Schrankes gab es eine kleine Schublade. Gaston zog die Schublade ganz heraus und steckte die Hand in die Höhle. Nach kurzem Tasten holte er ein kleines Bündel aus Taschentüchern hervor. Zuerst hielt er es mir vor die Nase und wickelte es dann auf. Da war sie. Die verfluchte Uhr. Das Werkzeug, mit dem man Blumen markieren konnte. Mein Gott. Es scheint, als sei dieses Mädchen schuldig. Aber woran? Tja, das wissen wir noch nicht. Aber alles weist darauf hin, dass sie Juan ermordet hat. Und die spätere Vergewaltigung? Nicht so schnell. Erst müssen wir sie verhören. Den eigenen Verlobten ermorden? Ihrem Bruder? Glauben Sie wirklich, dass sie das gemacht hat? Sie ist ziemlich hart. Erinnern Sie sich? Sie wollte nicht einmal ihre leibliche Mutter sehen. Sie war nicht bereit, ihr zu verzeihen. Das menschliche Wesen. Wie kompliziert. Wir kamen zur Wohnung der Radiels. Luisa öffnete selbst die Tür. Ihr Ausdruck war ganz normal, aber eine Sekunde später sah sie die Streifenpolizisten hinter uns und ihr Blick wurde abweisend. Luisa, du musst uns aufs Kommissariat begleiten. Warum? Gaston steckte die Hand in die Jackentasche, zog das kleine Bündel Taschentücher heraus und hielt es ihr vor die Nase. Wir haben das hier in deinem Spind im Supermarkt gefunden. Ich hole meinen Mantel. Die Sachverständigen haben bestätigt, dass die Uhr in deinem Spind dieselbe ist, mit der die vergewaltigten Mädchen markiert wurden. Warum war sie in deinem Besitz? Jemand hat sie mir gegeben. Wer? Der Mann, der sie vergewaltigt hat. Ach, du weißt, wer es ist? Ja, derselbe, der Juan ermordet hat. Sag uns seinen Namen. Den weiß ich nicht. Ein Typ, den Juan kannte. Und er hat dir die Uhr gegeben? Er hat sie mir geschickt. Warum? Weiß ich nicht. Wer war dieser Mann? Weiß ich nicht. Aber du weißt, dass er der wirkliche Vergewaltiger ist und dass er Juan ermordet hat. Er hat mich angerufen und es mir gesagt. Erwartest du, dass wir dir das glauben? Es ist die Wahrheit. Wusstest du, dass Juan wieder mit seinem Vater Kontakt aufgenommen hatte? Dass er ihn in seiner Bar besuchte? Nein. Wusstest du, mit dass ihnen Juan... Mit ihnen will ich nicht reden. Sie sind an allem schuld. Daran, dass er beschuldigt und daran, dass er ermordet wurde. Täusch dich nicht. Schuld hat nur derjenige, der vergewaltigt und gemordet hat. sonst niemand. Mit Ihnen will ich nicht reden. Wenn Sie da bleiben, sage ich kein Wort mehr. Inspektora Delicano. Schon in Ordnung, Gasson. Sie machen das schon. Ich setzte mich in den Flur. Deckte Luisa jemanden? Quälende, schmutzige Familiengespenster, die mit ihren toten Bildern den Hass eines ganzen Lebens nährten. Ein Fall für den großen Freud. Ich machte mich sofort zur Wohnung der Radiels auf. Die Signora empfing mich unmutig, aber zumindest ließ sie mich hinein. Ihre Tochter wird des Mordes angeklagt werden. Des Mordes an ihrem Sohn Juan. Hat sie das gestanden? Sie wird es gestehen. Wir haben in ihren Sachen die Uhr gefunden, die der Vergewaltiger benutzt hat. Juan war der Vergewaltiger. Deshalb hat sie ihn umgebracht. Und die Vergewaltigung danach? Und die andere Tote? Das wird noch untersucht. Mein Kollege verhört ihre Tochter seit einiger Zeit. Ich habe es vorgezogen, hierher zu kommen. Weswegen? Wussten Sie, dass Juan Kontakt zu Ihrem Ex-Mann hatte? Er hat ihn oft getroffen. Sie mochten sich. Als wir Ihren Sohn suchten, hat Ihr Ex-Mann ihn versteckt. Das ist nicht wahr. Doch, das ist wahr. Ich habe Ricardo Radiel vorgestern verhört und er hat mir alles erzählt. Es hat Ihnen nie an etwas gefehlt. Niemals. Ich habe mir die Beine ausgerissen. Verstehen Sie? Für Sie habe ich mir die Beine ausgerissen. Ohne Hilfe, ohne zu protestieren. Ich habe nicht einmal den Nachbarinnen von meinem Kummer erzählt, damit uns niemand bedauert. Ein ganzes Leben lang. Das ganze Leben. Aber am Ende ist alles, wie es ist. Der Sohn ist ein Schwein, die Pflegetochter eine Hure. Was soll man erwarten? Ich habe immer gefürchtet, dass sowas passieren würde. Jeden Tag, wenn ich aufwachte, habe ich mich gefragt, ob das jetzt der Moment ist, in dem die Wahrheit herauskommt. Dass er vergewaltigt hat, das wundert mich nicht. Dass sie getötet hat, ich nehme an, sie ist fähig dazu. Ich will nichts wissen. Verstehen Sie? Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe ein reines Gewissen. Jetzt ist es, als wären beide tot. Begleiten Sie mich auf das Kommissariat, Signora Radiel. Sie müssen mit Ihrer Tochter reden. Ich habe keine Tochter. Wollen Sie sie nicht wenigstens noch einmal sehen? Gut. Noch einmal. Danach bitten Sie mich um nichts mehr. Das war das Letzte, was sie sagte. Auf der ganzen Fahrt zum Kommissariat schwieg sie und verschanzte sich in ihrem abgetragenen Mantel, der nach Staub roch. Ich fragte den Wachpolizisten, ob das Verhör der Tatverdächtigen noch andauerte. Ich glaube, sie unterschreibt gerade ihre Aussage. Ich ging in den Raum und nahm Gasson beiseite. Hat sie was gesagt? Nicht ein Wort. Luisa saß auf einem Stuhl und vermied es, uns anzusehen. Ich ließ ihre Mutter rufen. Kaum, dass Luisa sie erblickte, lockerten sich ihre Gesichtszüge, aber sie sagte nichts. Sie standen sich gegenüber. Hallo, Mutter. Geht es Ihnen gut? Du hast Juan umgebracht, nicht wahr? Nein! Hören Sie nicht auf die. Ich war es nicht. Du hast ihn umgebracht, weil er ein Schwein war, nicht wahr? Nein! Das hast du gut gemacht. Jetzt fehlt nur noch, dass du auch stirbst. Ich bin hergekommen, um dir das zu sagen. Mutter! Lass dir nicht einfallen, mich anzurufen oder nach Hause zurückzukommen oder mir unter die Augen zu treten. Schade, dass ich das ganze Brot, mit dem ich euch großgezogen habe, nicht an die Hunde verfüttert habe. Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Kann ich jetzt gehen? Ich nickte. Sie ging und warf die Tür hinter sich zu. Luisa sank auf den Stuhl zurück. Du siehst ja, wie die Dinge liegen, Luisa. Sie haben ihr gesagt... Ich habe ihr gar nichts gesagt. Merkst du denn nichts? Der Richter wird dich des Mordes anklagen, die Beweise, die er hat, reichen aus. Auch für Juan, den sie der Vergewaltigung bezichtigen werden. Glaubst du, die Dinge kommen nicht ans Licht, wenn du nicht redest? Deine Mutter weiß von der Uhr. Ein ziemlich eindeutiger Beweis, die Uhr. Glaubst du wirklich, dass dir jemand die Geschichte mit dem unbekannten Mann abnimmt? Mein Gott, Luisa, komm in die Wirklichkeit zurück. Das Spiel ist aus. Geht dir das nicht in den Kopf? Es ist aus. Deine Mutter weiß es, ich weiß es. Wir alle wissen, dass du Juan getötet hast. Wir wollen jetzt nur noch wissen, ob dir jemand dabei geholfen hat. Und ob dieser jemand danach Salome vergewaltigt und ermordet hat. Du liebst deine Mutter sehr. Nicht wahr, Luisa? Du liebst sie und weißt, dass ihr guter Ruf ihr sehr wichtig ist. Stimmt's? Deshalb warst du so entsetzt, als du erfahren hast, dass Juan ein polizeilich gesuchter Vergewaltiger ist. Wie konnte er so etwas tun? Später rief er dich aus seinem Versteck an und du hast beschlossen, ihn zu töten. Es war die einzige Möglichkeit, seine Ehre zu retten und eure Mutter vor diesem Albtraum zu bewahren. Du hast dich mit ihm verabredet. Es war sinnlos, dass er dir seine Unschuld beteuerte. Du hast irgendwie seine Perversion gespürt. Du wusstest von den Pornoheftchen, die er von seinem Bruder hatte. Du wusstest, dass er verklemmt war. Es war leicht, ihn zu erschießen. Wie hatte er nur so tief sinken können? Danach hast du ihm die Uhr abgenommen und sie durch eine neue ersetzt, die du gerade gekauft hattest. Der erste Schritt, um der Öffentlichkeit zu beweisen, dass er nicht schuldig war. Der zweite war es, Salome umzubringen und sie zu vergewaltigen. Damit war jeder Verdacht von ihm genommen. Wer hat dir geholfen, Luisa? Ich war es allein. Ich musste sie töten, damit sie nicht mehr reden konnte. Und du hast sie vergewaltigt? Nachdem ich sie umgebracht hatte. Du hast sie mit einem Gegenstand penetriert? Ja. Mit einem großen Türknauf, den ich im Eisenwarenladen gekauft hatte. Aber warum gerade dieses Mädchen? Warum nicht eine andere? Es war mir egal. Bei ihr war es leicht. Wozu noch weitersuchen? Du wirst diese Aussage wiederholen müssen, Luisa. Und auch alle Fragen des Richters beantworten. Sie sagte nichts mehr und saß in katatonischer Gleichgültigkeit da. Ich stand langsam auf und ging hinaus. In diesem Moment kam Gaston. Ich erzählte ihm, was Luisa gestanden hatte. Aber warum hat sie das alles getan? Aus Rache? Um die Ehre zu retten, Gaston. Die Ehre von wem? Aller. Ihrer Mutter, Juans. Ihre eigene. Die Ehre ist kein Phänomen individueller Wahrnehmung. Sie ist ein gesellschaftliches Problem. Wie die Korruption. Er nickte und dachte angestrengt nach. Ich presste meine Finger auf die Augen. Mir war schwindelig. Ich war unendlich erschöpft. Was ist mit Ihnen? Weiß nicht. Das Leben ist hässlich. Es ist so erbärmlich. Gaston umarmte mich ungelenk. Trösten Sie sich, Petra. So ist es immer gewesen. Das war ein trauriger Trost. Ich ließ meinen Kopf an seine Schulter sinken und fühlte mich schon ein wenig besser. Gefährliche Riten. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Alicia Jiménez Bartlett. Aus dem Spanischen von Sibylle Martin. Zweiter Teil, Juan Jardiel. Es sprachen Petra Delicado, Lena Stolze, Gerson, Michael Mendel, Luisa, Laura Mehr, Frau Jardiel, Hedi Kriegesgotte, Herr Jardiel, Walter Renneisen, sowie Nikolai Alexander Brucker, Hubertus Gerzen, Jannik Petri, Bodo Primus, Hans-Michael Rehberg, Andreas Serda, Rebecca Serda und Bert Wesselmann. Ton und Technik Bettina Kroll und Daniel Sänger. Regieassistenz Marc Ginzler. Musik Henrik Albrecht. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2004. Dramaturgie Andrea Otte.